Omatasa. Ja, willkommen zu Humoralpathologie, dem zweitbesten Podcast aus Deutschland. Und ja, wir sind wieder da. Und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, wie das kam. Also wir waren jetzt schon was länger weg. Aber kürzlich haben dann meine Enkelkinder gesagt, Opa, du hast doch sowas gemacht mal, Podcast. Dann habe ich mich dran erinnert, wie das früher schön war. Damals noch, vorm Krieg, als wir immer den Podcast aufgenommen haben. Und irgendwie habe ich dann die alte Meute nochmal zusammengetrommelt. Genau. Und wir sind jetzt nochmal zu einem letzten Mal zusammengekommen hier. Wirklich alle zusammengetrommelt? Naja, alle nicht. Also wir wollten eigentlich auch Tim holen, aber er hat sich leider entschuldigen lassen. Ich muss mal kurz einen Entschuldigungsbrief vorlesen. Aber ansonsten ist ja auch noch, bin ich noch da, Henrik. Und Rebecca. Ach nee, Henning wieder. und Hagen ist auch mal wieder mit von der Partie. Bra, bra! Und immer noch ich, Roscha. Ja, also Tim hat diesmal uns geschrieben, Entschuldigung. Geehrte Humoralpathologen, ich entschuldige meinen Sohn heute wegen Krankheit, gezeichnet Mutter von Tim. Also anscheinend ist er krank. Ja, das, okay. Ich schätze, er musste gestern sich übergeben. Dafür, dass Tim das heute den ganzen Tag gehypt hat, war das ganz schön antiklimaktisch. Tja, tut mir leid. Mutter von Tim. Mutter von Tim. Gezeichnet meine Mutter. Aber er ist doch schon Oberstufe, er darf doch selber unterschreiben eigentlich. Stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht ist er noch nicht 18, obwohl Oberstufe gibt es ja. Was Timchen nicht lernt, lernt Tim nimmer mehr. Genau. Ja, so ist es. Also, gute Besserung, Tim. Ja. Genau. Ich habe ein paar interessante Sachen gelesen in der Zwischenzeit, so newsmäßige Sachen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Nämlich einmal habe ich darüber gelesen, dass es in Australien, in der Stadt Romsey, gibt es eine Kirche, die macht jetzt den Sci-Fi and Fantasy-Friendly Church Service. Da kann man, wenn man Science-Fiction- oder Fantasy-Fan ist, kann man sich dann verkleiden und wenn da Gottesdienst ist, halt als Bilbo oder sowas in die Kirche gehen. Ja. Also nicht, das war schon ganz schön freizügig. Also irgendwie Nicht viel anders als normal in der Kirche. Nee, und Baptist Minister Murray Campbell hat dazu dann gesagt, I don't have a problem with people enjoying sci-fi, but church isn't the place to encourage escapism and fancy dress. Ja, anscheinend ist das in Kirche in Australien anders als hier. Ja. Weil hier wird das durchaus mit Fancy Dress und Escape. Als Kind wollte ich nie ohne Darth Vader Helm in die Kirche. Das musste man mir lassen. Ja. Auch zu Weihnachten. Ja. Naja, ich meine, Optimus Prime ist ja auch für unsere Sünden gestorben insofern. Mehrmals vielleicht sogar. Ja. Aber jetzt gibt's ja Rodimus Prime. Zum Glück. Genau, und dann habe ich auch gelesen, dass es gibt jetzt eine Ethikkommission zur Atompolitik, in der auch ein evangelischer und ein katholischer Vertreter drin sind. Und die wissen selber nicht, warum. Es gibt so ein Interview mit denen bei der Süddeutschen. Und da sagen die, ja, warum sind sie denn dabei? Und dann antworten die so, naja, wissen wir auch nicht, weil wir die Schöpfung bewahren wollen und weil wir eine wichtige gesellschaftliche Institution vertreten. Aber naja, ich glaube, man kann aus der Bibel nicht viel zur Atompolitik ablesen eigentlich. Gott wirkt durch alles in der Natur, auch die starken und schwachen Kernkräfte. Ja, und die neue Kernkraft, die jetzt zufällig entdeckt wurde, direkt nach Fukushima, habe ich bei spiegel.de gelesen. Ja, kann ja kein Zufall sein. Nee. Und, was ist das? Weiß man nicht. Die Nukleuskraft. Das weiß man vor allem auf Spiegel Online. Ja, vor allem in den Kommentaren auf Spiegel Online nicht. Ja. Also man hat außer der eine, der es schon 92 entdeckt richtig, hat. Richtig, einer hatte es schon 92 entdeckt. Man hat irgendwelche Experimente gemacht, wo irgendwelche Teilchen entstanden sind und man weiß nicht, welche das sind. Ach, dann ist das mit dunkler Kraft. Richtig. Ja, schwarze Löcher. Aha. Alles. Also, wo wir die hinten schicken können, wissen wir ja. Können einfach so einen 100-seitigen Artikel darüber schreiben, mit so ein paar Gleichungen drin. Und dann soll uns erstmal jemand beweisen, der 20 Stunden Zeit hat, das zu lesen, dass das nicht stimmt. Richtig. Am Ende lachen wir uns das Fäustchen, weil der so viel Zeit verschwendet hat. Genau. Ich mag meine Materie wie meinen Kaffee. Dunkel. Ja. Und heiß und lecker. Ja, war gut. Und eine Sache, die zu der Katastrophe in Japan passt, ist, dass es zum Glück eine Möglichkeit gibt, wie man sich absolut sicher schützen kann vor radioaktiver Strahlung. Und zwar mit Agnihotra. Und Agnihotra, das ist so, dass man dann meditiert und dann wird man spirituell geschützt gegen jegliche Strahlung. Okay. Machen wir es jetzt alle? Oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch in so Hazmat-Suits auch drin. Ja, ich hab das als App. Da meditieren die Leute einfach immer über den Anzug, damit der, keine Ahnung, Strahlung abweisen kann. Ja. Also ich würde allen empfehlen, es jetzt zu machen. Einfach mal nach Agnihotra suchen bei Google und das dann einfach alles nachmachen und schon gibt es keine Strahlung mehr. Das klingt ja bescheuert. Hilft das auch gegen Handystrahlen? Nur wenn es keine Gravitationsstrahlen sind. Davon stirbt man trotzdem. Oh, ich benutze ja nur mein Radioaktivitätshandy. Nein, ich benutze es eh nur für Twitter. Ja. Das ist ja andere Strahlung. Aber ist jetzt auch ganz egal. Wir haben ja auch noch andere Sachen, die wir jetzt hier erzählen können. Ja. Ja, zum Beispiel Ursprungsnamen. Genau, denn mittlerweile haben uns 5 Leute zugeschrieben und wollten einen neuen Ursprungsnamen haben. Und wie ihr wisst, machen wir immer eine neue Folge, wenn 5 Leute zusammengekommen sind, die einen Ursprungsnamen haben wollen. Und deswegen, ohne viel drum rumgerede, hier die Ursprungsnamen der Woche. Zum Beispiel kriegt Michael J. den Ursprungsnamen Muhola. Muhola. Guido W. den Ursprungsnamen Shishogo. Der Guido W. Westerwelle. Das werde ich nicht hier on air verraten. Okay. Marco P. Kupi Rashi. Charles vielleicht, also der hat keinen Namen dazu geschrieben, aber die E-Mail-Adresse war irgendwie Charlie oder Charles irgendwas, irgendwas. Kosi Hesi. Und Christian aus Wien kriegt Rino Shiro. Aus Wien. Da war ich gerade. Da warst du gerade. Vor kurzer Zeit. Ja, zwischendurch. Das war sehr schön. Wenn ich gewusst hätte, dass Christian dort auch wohnt, hätten wir uns natürlich treffen können und gemeinsam die spanische Hofreitschule besichtigen können. Zum Beispiel. Es ist sehr lustig in Wien. Dort heißt Plus Zielpunkt. Und Aldi heißt auch irgendwie anders. Ach so, und Kasse heißt Kassa und Mülleimer heißt? Mistkübel. Ja, ist die Wahrheit. Und Ferienjob heißt Ferialjob. Ja, auf jeden Fall ist Österreich das bessere Deutschland. Ja, wir werden heute ja auch über einen Mann aus Österreich reden. Nämlich über Wolfgang Wiedergut. Das ist nämlich der Mann, der alles wieder gut macht. Mhm. Und ein Mann, der eine große YouTube-Präsenz hat. Nämlich, es gibt zum Beispiel das Video Freie Energie mit Wolfgang Wiedergut in 38 10-minütigen Folgen. Das sind dann ja insgesamt 400 Minuten fast. Oh, wow. Oh. Man merkt schon, dass du Mathe studierst. Ja, richtig. Und es gibt auch noch andere schöne Videos mit ihm. Also es gibt auch über das Finanzsystem lässt er sich aus. Mhm. Und Templer macht er auch. Templer, also er dann ist eigentlich Freimaurer. Vielseitig er aktiv. Alles. Ja. Logen. Also sowohl handwerklich als auch spirituell aktiv als Templer und Freimaurer. Aha, ja. Und beim Ordo Saturnientialis Fraternitas. Und ja, hauptsächlich ist er Physiker. Also ich weiß nicht, ob er wirklich Physiker ist, aber es steht immer dabei Physiker. Überraschend ist, dass er keinen Doktortitel hat, weil das sind doch eigentlich immer Doktoren in der Szene, die dann sowas machen. Naja, jedenfalls macht er hauptsächlich freie Energie, also Energie aus dem Nichts, die man irgendwie nutzen kann, so Perpetuum mobile mäßig. Er zeigt auch mehrere Perpetui mobile, keine Ahnung. Perpetua. Und ja, insgesamt macht er sehr tolle Sachen und eine der wichtigsten Sachen, die er macht, ist das Gravitationswellentelefon. Ja, und das ist einfach ein Handy, was aber nicht funktioniert mit böser Strahlung, sondern mit Gravitationswellen. Dazu muss man dann aber auch sagen, dass die Gravitationswellen, dass die nicht nur gut sind, sondern dass das überhaupt gar keine Strahlung erzeugt, sondern es muss einfach die schon da ist, was ja auch viel klüger ist. Richtig. Also man benutzt einfach das, was es eh schon gibt, nämlich die Gravitationswellen. Und dazu hat er ein paar interessante Sachen gesagt, nämlich man kann damit zum Mars telefonieren in Nullzeit, weil das ist ein Gravitationswellentelefon. Genau, was ist denn Nullzeit? Deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, weil ich es immer alles nicht verstehe, was gesagt wird. Ich glaube, der meint einfach ohne Zeitverzögerung. Ja. Nullzeit. Man kann aber auch gut von Bad Tölz nach St. Petersburg telefonieren. Richtig. Das ist auch schon gemacht worden, das stimmt. Ja, das ist schon gemacht worden. In einem Beweisvideo wurde von Bad Tölz nach St. Petersburg auch telefoniert. Sie haben auch ganz eindeutig gezeigt, dass da nichts getrickst werden konnte und dass das nicht einfach mit einem drahtlosen Telefon oder sowas gemacht wurde. Naja, oder über Skype. Oder auch wirklich nach St. Petersburg oder sowas. So, indem sie da die Maschine, die sie vorher angeschlossen hatten, mit der übermittelt wurde, die Daten, haben sie dann das Kabel rausgenommen. Also es geht auch ohne Kabel, oder? Ja, ein Handy über Gravitation. Gravitation muss man sich vorstellen, okay. Damit kann man dann auch zum Beispiel im U-Boot oder unter der Erde telefonieren, haben sie gesagt. Ja, also im U-Boot war ganz wichtig. Das kam mehrmals vor. Das ist für mich besonders wichtig. Das kann ich mit T-Mobile jetzt gerade nicht. Vor allem sonst ist es auch langweilig im U-Boot, weil man sonst nur mit Delfinen und so telefonieren kann. Ja. Die das eh schon empfangen, was man da loslässt. Richtig, und er sagt auch, das ist auch der Grund, warum es Leute gibt, die telepathisch begabt sind, weil die nämlich praktisch im Kopf ein Gravitationswellentelefon drin haben. Ja, ja. Stimmt. Vor allem ist das ja, weil das mit dem Logarithmus von 81 richtig. Oder sowas funktioniert. Also ich fasse kurz das Funktionsprinzip dieses Gerätes zusammen. Man hat also einfach so eine Spule, die hat dann anhand von Primzahlenfaktoren die Resonanz über den natürlichen Logarithmus von 81 dran. Und dann ist es natürlich klar, dass es dann funktioniert. Das schwingt dann und das überträgt es dann. Ja, du hast jetzt mal weggelassen, dass da oben noch Scheiben in Form einer Bessel-Funktion dran sind. Richtig, ja, die Bessel-Funktion. Ist auch richtig. Also ich denke, man kann sagen, das ist das größte Buzzword-Produkt, das jeweils hergestellt wurde. Er macht das immer sehr gerne, dass wenn er was erklärt, dann sagt er einfach so, ja, ja, die Primzahlfaktoren, diese 81 stabilen Elemente, es gibt 167 stabile Isotope erster Ordnung, 237 stabile Isotope zweiter Ordnung. Ungefähr 400 dritter Ordnung und dann ist aber auch Schluss. Richtig, mehr gibt's nicht. Und das finden die Wissenschaftler jetzt gerade erst raus. Das habe ich schon vor 100 Jahren gesagt. Ja, und die Aborigines wussten das auch schon alles. Richtig. Richtig. Und die haben sich dann gewundert, warum stellen hier die doofen Menschen Telefonzellen in der Wüste auf? Richtig. Das kann man doch auch mit Didgeridoos machen. Richtig. Genau. So funktioniert ja, auch Gravitationswellentelefone. Ja, das ist, weil Didgeridoos halt auch eine Resonanz haben auf dem natürlichen Logarithmus. Ja. 81. Ja, 81. 81 deswegen, weil es gibt 81 stabile Elemente. Ja, das stimmt. Wie viele Isotope gibt es? Das sind immer so Aussagen, wo ich nicht weiß, ob das stimmt oder nicht. Und dann das ist einfach alles ausgedacht. Vor allem musst du wissen. Ist ausgedacht mit den Gravitationswellen, dass es dann in Nullzeit geht. Ja, das ist nämlich gerade der Trick bei Gravitationswellen, dass es nicht mehr in Nullzeit ist. Weil sonst wäre das ja auch keine Welle, sonst wird das ja, sonst könnte sich da ja nichts bewegen. Fällt einfach, wie sonst auch. Also wenn das ja eine Welle ist, dann bewegt die sich ja fort mit einer Geschwindigkeit. Die kann ja nicht überall gleichzeitig instantan sein. Und ja, da aus den Berechnungen der Relativitätstheorie hervorgeht, dass Gravitationswellen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, kann man damit genauso schnell telefonieren wie mit jeder anderen elektromagnetischen Strahlung. Also mit und zum Beispiel den Mikrowellenstrahlen, die für Handy benutzt werden. Ja, das Gute ist auch, dass er halt gesagt hat, dieses Gravitationswellentelefon, das könnte viel besser alles erreichen, weil das halt die größtwelligste Strahl überhaupt benutzt, die dann ja irgendwie Energie. Die sind am energiereichsten, sagt er dann. Große Welle. Also jeder, der aufgepasst hat in Physik. Ja, so. Ist vielleicht komisch. Genau andersrum. Also die kleinwelligsten sind die mit starker Energie. Ich glaube, wir könnten einfach noch 50 Minuten so weiterreden, weil das, ja. Verstehe davon nicht. Warum gibt es das denn nicht auf dem Markt? Das ist natürlich dann. Also, funktionieren tut es ja, das haben wir jetzt eindeutig geklärt, oder? Haben das schon von Bad Tölz nach St. Petersburg mit telefoniert. Genau. Und haben gesagt, und es ist nur Mama, deswegen geh. Nicht, weil es nur deswegen nicht, weil dieses Gravitationswellentelefon, da bräuchte man keinen Mobilfunkanbieter mehr. Aber das geht nämlich direkt super. Von Telefon zu Telefon, es ist ein Peer-to-Peer-Gerät. Richtig. Und weil das so ist, wird das natürlich klein gehalten von diesen gierigen Simio, Klarmobil, Blau.de. Die waren, das alle nicht. Kennt man ja auch, wie lange früher der Verbrennungsmotor von der Pferdelobby klein gehalten wurde. Richtig. Ja. Oder Pepsi von der Cola-Lobby. Also ist alles nur wieder Telefonlobby, die das. Richtig, verhindert. Der hat ihn ja auch umgebracht. 2008. Also auf manchen Seiten steht, er wurde umgebracht. Ist er denn wirklich tot oder nicht? Er ist tot. Ja. Okay. Oder ist er nur so Tupac-tot? Nee. Er ist, glaube ich, 2008 gestorben. Noch YouTube-Videos. Ich habe gelesen an Zungenkrebs. Ich hatte Kehlkopfkrebs gelesen, aber das ist ja... Ist ähnlich. Ich habe Handykrebs gelesen. Handykrebs. Ja. Naja, ich habe keine Ahnung, woran gezielt er gestorben ist. Gezielt mehr Krebsstrahlen gesendet von O2. D2, Mann. Richtig, mein Mann ist Mobil von. Oder wie das jetzt heißt. Okay, dann haben wir heute schon einen Mord aufgeklärt. Ich habe übrigens, ein bisschen off-topic, hat meine Schwester den Mord an Knut aufgeklärt. Wer hat denn da gemordet? Das war so, meine Schwester, also wir haben ein Video gesehen auf YouTube ja. von dem gefährlichsten Tier der Welt und dem mutigsten Tier der Welt. Das ja. hieß Honigdachs. Und es ist der einzige Honigdachs in Deutschland. Rate mal, wo es den gibt. In dem Zoo bei Knut. Genau. Und meine Schwester war schon des Öfteren in diesem Zoo, um in Berlin, um den Honigdachs zu sehen. Und der war nie da. Und sie meinte, der ist abgehauen aus seinem Gehege. Und der Zoo, aber der sagt es halt nicht. Und anscheinend verschwinden da auch immer wieder mal Besucher. Aber der Zoo versucht das zu vertuschen. Und jetzt ist Knut ihm zum Opfer gefallen. Und vor kurzem ist da ja auch noch ein Elefant gestorben. Zufall. Ja. Und die Tiere genau greifen alles an. Ja. Die fressen auch Giftschlangen. Okay, Humoralpathologie, der Podcast für ja. die Aktenzeichen XY. Richtig. Ja. Wenn Sie einen Honigdachs gesehen haben, melden Sie sich sofort an ja. humoralpathologie@gmail.com. Aber nochmal zu dem Herrn Wiedergut zurückzukommen. Okay. Er macht ja noch sehr viel interessantere Sachen, außer dem Gravitationswellentelefon. Ja. Er macht ja außerdem noch freie Energie. Richtig. Aber zum Gravitationswellentelefon muss ich noch ganz kurz sagen, warum das strahlungsarm ist. Dazu hat er nämlich Folgendes gesagt. Das Handy ist strahlungsfrei, also nicht strahlungsfrei im Sinne, dass keine Strahlung freigesetzt wird. Ja. Sondern, dass Strahlung genutzt wird, die schon da ist. Ja, die es ohnehin schon gibt. Aber er macht eben freie Energie. Und es ist auch schon Biostrahlung dann und nicht nur so eine komische Todesstrahlen. Nee, also das ist auch ein Bio-Handy. Ach so. Also es gibt das unter dem Markennamen G-Com. Ist das ganzheitlich? Ja. Okay. Das ist auch ein Bio-Handy. Das wollte ich nur wissen. Also da brauchen wir auch dann keinen so einen Sticker mehr drauf machen. Rayguard. Ah, okay. Da spart man wohl quasi Geld. Richtig. Auf drei Ebenen funktioniert, ist es nicht mehr notwendig. Kann ich ja meine ganzen Beutel und so, wo ich mein Handy reingesteckt habe, wegwerfen. Ja, also sehr gut fand ich eben dieser Gedanke, dass man dann keine Mobilfunkanbieter mehr bräuchte. Aber trotzdem ist es halt ziemlicher Quatsch, weil wie willst du denn damit jemand anrufen? Weil das funktioniert ja über die Frequenz. Und wenn du jetzt jemand anrufst, dann musst du dich halt auf eine Frequenz einigen. Aber du kannst ja nicht vergeben wie Telefonnummern. Das heißt, du bräuchtest trotzdem jemanden, der das Ganze vermittelt. So oder so. Das heißt... Kann sein, ich verstehe das nicht. Ja, das kann ich aber sagen, dass das so wäre. Weil es ist ja auch nicht so, dass du beim normalen Funk, da darf ja auch nicht jeder in jeder Frequenz funken, wie es ihm beliebt. Wenn das so wäre, dass es funktioniert mit den Dingern, dann würden das halt die Frequenz wieder beschränkt werden. Dann würde Vodafone die ersteigern. Und dann bräuchten die zwar keine Masten mehr, aber könnten da genauso ihr normales Geschäft rüberführen wie sonst und würden sogar noch Energie sparen. Das wäre für die wunderschön. Naja. Okay. Also, wer weiß schon, wie diese Verschwörer das sich immer auswirken, ja, richtig. Warum die sich da immer so verschwören. Ich merke schon, ihr seid nicht down mit dem Gravitationswellentelefon. Ja, und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, ja. dass es einfach, das ist so blöde, dass das selbst die Leute, die normalerweise alles glauben, nicht glauben. Denn selbst im Brummton-Forum haben die schon geschrieben, ja. dass das nicht geht. Ja, da haben sie es schon als Hoax entlarvt. Und irgendwie gab es... sind viele bewiesen mit 200 Links. Wow. Also wenn selbst das Brummton-Forum das schon nicht gut findet, dann... Ja. Und ja, wenn es um Panik vor irgendwelchen Strahlen geht, dann sind die ja sofort dabei. Genau. Ja. Ja, Brummton-Forum, wir haben euch auch einen kostenlosen Jingle mitgeliefert. Falls jemand einen Podcast macht. Ja, aber er hat auch in einem Video hat er dann ein paar Anregungen zum mit nach Hause nehmen und dann zeigt er ein Perpetuum mobile. Das hat er sich ausgedacht. Ja, und es funktioniert auch. Das mit der Magnetkugel. Richtig, mit der Magnetkugel. Ja, das hat mich überzeugt. Dann dachte ich auch, jetzt weiß ich, wie ich telefonieren kann mit der Kugel. Oder? Das war irgendwie so. Also direkt hinten also, an dem Gravitationswellentelefon-Video aus unerfindlichen Gründen ja. waren dann noch Perpetuum mobilis dran. Ja, das war interessant, aber das hat doch gar nichts damit zu tun. Nur das. Ja, das waren halt Anregungen zum mit nach Hause nehmen. Das hat er ja gesagt, zum Zuhause drüber nachdenken. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt? Ja, ich telefoniere immer noch mit meinem Handy. Gibt's Gravitationswellentelefon auch mit Android? Gibt's nur mit iOS. Mist. Kann ich da Angry Birds drauf spielen? Und cut the rope. Man kann das sogar instantan auf dem Mars spielen. Wow. Aber wer will das schon? In Nullzeit. In Nullzeit. Dann sollte alles in Nullzeit sein. Genau. Ja, eben, er hat, also ich erkläre mal kurz dieses ein Perpetuum mobile, was er da gezeigt hat. Das funktioniert so, dass man eine Rampe hat, die nach oben geht, und auf der Rampe sind so leicht zusammenlaufende Magnete angebracht. Und dann tut man eine Metallkugel unten hin und die wird dann durch die Magnete hochgezogen, wenn man sie vorher anschubst. Und dann fällt die ja oben, weil die Magnete gehen oben weiter als die Rampe. Und dann fällt das ja praktisch wieder runter. Und wenn du jetzt bedenkst, du kannst es ja kaskadieren und dann einfach immer hintereinander die Dinger stellen im Kreis und dann tust du es an einer Stelle einfach hin und dann geht es einmal rund. Mhm. Aber er hat auch schon gleich gesagt, warum das nicht geht. Ja. Nämlich wegen der Phasenverschiebung. Mhm. Also ich habe gedacht, ich gucke Star Trek oder sowas und sie brauchen wieder irgendeinen Grund, warum irgendwas nicht geht. Also er sagt halt, weil wenn also irgendwann würden halt die Magnete verbraucht sein, hat er erstmal gesagt. Und andererseits hat er gesagt, dass durch die Phasenverschiebung der Kugel, weil die da ja immer so rund geht, würde die irgendwann einfach da raushüpfen. Weil viel zu schnell. Richtig. Viel zu Schwung. Wegen der Phasenverschiebung. Tja. Aber das könnte man trotzdem irgendwie schaffen, er wisse nur noch nicht genau. Ja, irgendwie. Das ist ja das. Das riesige Ingenieursproblem. Einfach wieder zum Anfang vom ersten Ding zurück. Toll gelöst. Ja. Das ist genauso wie, ich kann eigentlich total gut Musik, aber ich brauche nur jemanden, der das halt spielen und notieren kann. Ich summe das so vor und dann macht ihr daraus eine Oper. Richtig. Mhm. Oder wie wenn man eine Idee hätte für ein Social Network und kann das aber nicht programmieren. Ja, oder ein Spiel, ein Videospiel. Richtig. Man braucht nur jemanden, der die Grafik macht und der die Musik, ja, und das Spiel. Ich bin halt nicht künstlerisch begabt und ich kann nicht programmieren, aber ich habe gute Ideen. Ja. Und das mangelt es nämlich Leute, an denen mangelt es Leuten, genau, die künstlerisch begabt sind und programmieren können. Genau. Die sind immer ganz dumm und unkreativ. Jedenfalls auch ganz toll, wie halt seine Definition ist von freier Energie. Das ist nicht halt Energie aus dem Nichts, wie man eigentlich angenommen hätte bei freier Energie, sondern einfach Energie, die momentan noch nicht genutzt wird, wird dann genutzt. Ja. Ich meine, wenn er das mit den Magneten macht und dann sagt, das geht so lange, bis die Magneten irgendwann verbraucht sind, dann bedeutet das ja eigentlich nur, dass er die Energie aus den Magneten entzieht. Ja. Das ist dann vielleicht günstig oder sowas, obwohl ich das nicht glaube, weil es halt nicht gemacht wird. Aber das ist auf keinen Fall irgendwie perpetuum mobile. Vielleicht wäre es günstig, wenn man richtig starke Magneten, wie zum Beispiel Elektromagneten hätte. Ja, das ging dann schon gut. Oh. Schnell patentieren. Moment. Schön Strom mit erzeugen und gut ist. Also ich nehme immer Magnete aus Schweinehälften. Die funktionieren zwar nicht so gut, aber schmecken lecker. Hm. Ich weiß, ich benutze immer die freie Energie aus der Steckdose. Das ist bestimmt in öffentlichen Gebäuden. Ja. Die ist auch umsonst. Richtig. Ich nehme immer meine Elektroheizung mit, stecke das in der Uni an und nehme die dann schnell mit nach Hause zu langsam. Ich mache mal den freien Mais vor den Feldern vor Tübingen. Ja. Und die freien Kartoffeln. Nichts, was man nicht mit Verlängerungskabel lösen kann. Ich denke, dass das Perpetuum mobile noch nicht genutzt wird, weil die Magnetlobby das nicht will. Ja, die Magnetmagnaten. Und halt vor allem auch die Mobile-Lobby, die will, dass man immer ein neues kauft. Ja, richtig, wenn man immer eins hat, was so perpetual ist. Ja. Scheiß Mobile-Lobby. Die klaut das Geld von den Babys, die dann damit spielen wollen. So funktioniert's. Ja. Ja, und er hat dann eben ein Beispiel für freie Energie, was er macht, ist freie Energie durch den Stirling-Motor. Das ist besonders mysteriös, weil er zeigt da einfach einen Stirling-Motor. Und so ein Stirling-Motor, das ist so ein... Das ist eine Wärmekraftmaschine. Ja, wenn man irgendwas hat, was warm ist, zum Beispiel seine Hand oder eine Tasse Tee. Oder eine Tasse Kaffee, dann legt man das da drauf, den Motor, und dann macht bewegt sich Kreisbewegung, der. Ja. Wie geht das denn? Ja, das ist halt einfach, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Okay. Da sind halt so mehrere Luftkammern und dann wird das hin und her geschubst. Da wird ein Kolben hoch und runter geschoben und der kühlt halt oben ab und wird unten warm und dadurch bewegt er sich immer. Und gibt immer so ein bisschen Energie, bewegt er damit. Genau. Aber es wird halt durch den Temperaturunterschied gemacht, also es setzt halt die Wärme eben in Arbeit um. Ja. Und das ist in dem Sinne aber nichts Mysteriöses oder sowas. Die Dinger kann man ganz normal kaufen. Die Dinger sind normal verbreitet eigentlich. Man kann da sogar relativ gute kaufen, die wirklich schön funktionieren, die gut Energie freisetzen, aber das ist nichts Großartiges. Das ist halt so, wie wenn man so, vielleicht kennt ihr das von früher, dass Leute so kleine Dampfmaschinen haben. Ja, aus der Grundschule. Ja, sowas. Wie bei Karlsson vom Dach und der macht die dann kaputt. Ja, sowas. Ja. So, ich habe eine Dampfmaschine, damit ich immer zu Hause Wofür hat man sowas eigentlich gehabt? Ja, nur um Kinder zu zeigen. Warum hattest du ein Transistorradio? Warum Guck mal, was wir nicht mehr haben. Das benutzt man nicht mehr. Transistorradio. Ja. Und das zeigt er eben und sagt, er könnte jetzt da einfach einen Parabolspiegel vortun. Der wird nachgeführt und dann erzeugt das Ganze eine Leistung von 2 Kilowatt. Mhm. Und damit kann man schon einen Einfamilienhaushalt vollständig abdecken, meint er. Es geht aber nur, wenn die Kinder in der Familie keinen Gamer-PC haben. Von Alienware. Von Alienware, der allein schon 2 Kilowatt zieht. Also wenn man das so quasi in einer Größenordnung bauen würde, die so groß ist wie das Sonnensystem, ja, könnte man damit ja auch die Erde betreiben. Ja, die Erde zum Beispiel betreiben. Muss man mal den Betreiber der Erde schreiben. Mhm. Ja. Die Sache ist halt einfach, dass Stirling-Motoren nicht so schrecklich gut sind, nicht so schrecklich effizient sind. Darum werden die halt auch nicht genutzt. Einen großen Stil zu Energie erzeugen. So wie Dampfmaschinen. Ja, halt so wie Dampfmaschinen. Die funktionieren auch mit Temperaturunterschieden. Oder Atomkraftwerke. Zum Beispiel. Auch, ja. Atomkraftwerke werden jetzt alle abgeschaltet. Bin ich ja gegen. Also. Also wir sind alle für und gegen Atomkraftwerke. Genau. Ja. Sowohl als auch. Ja, wir sind ja jetzt ein grünes Bundesland. Richtig, richtig. Wenn wir jetzt plötzlich sind wir jetzt... Es ist wirklich einige Zeit vergangen. Ja. Nicht nur die Stadt, auch das Bundesland. Ja. Ja, keine Studiengebühren mehr. Juhu. Vielleicht. Ja, es ist gut, wenn die Studiengebühren abgeschafft werden. Dann wird ja auch bald unser Seminar zugemacht. Richtig. Ja, also Spenden an... Spenden an uns. Ja, apropos Spenden. Wenn ihr euch wundert, warum das so scheiße klingt heute, das liegt daran, dass wir wieder in unser altes Studio zurückgezogen wurden. Ja. Weil in unserem neuen Studio wird Unterricht gemacht. Ja. Schlimm, ne? Also wenn ihr auch spenden wollt für ein neues Haus für uns, wo wir einen neuen Studioraum reinbauen können, dann bitte spenden nicht unter 10.000 Euro. Einfach an unseren Flatter-Account. Also ihr müsst da einfach so ein paar hunderttausend mal drücken. Also ihr sollt sozusagen spenden, um den Unterricht zu verhindern, der jetzt in dem Raum ist. Das wäre schön. Vielleicht kann man die rauskaufen oder so. Genau. Das wird nicht so teuer sein, einfach einmal Eis für alle oder so. Ja, würde ich sagen. Ein Bier im Irish Pub. Ja. Ja, das wird teuer. Ja, man wird begrapscht auf dem Weg. Ja, in Tübingen ist inzwischen ein Grabscher, auf freiem Fuß und der grapscht zwischen hier und dem Irish Pub. Der schlechteste Irish Pub in Deutschland ist in Tübingen. Aber wo soll ich denn dann hingehen, wenn ich Salsa tanzen will? Das ist nämlich auch im Irish Pub. Ja, echt? Da ist er im Westbahnhof. Nee, jetzt nicht. Ja, dann weißt du ja, wo du hingehen musst. Salsa, der beste Tanz, der auch eine Soße ist. Ich glaube, da kann man viel nichts besser sagen. Als Chutney und Pesto. Wusstest du, dass Salsa-Soße doppelt geboppelt ist? Oh. Ja, Salsa heißt Soße. Salsa heißt nämlich Schafsinsel. Aha, interessant. Aha. Aber eigentlich heißt das Salsa. Wir sprechen das noch immer falsch aus. So wie Balsaholz. Salsaholz. Mhm. Da sind wir ja ziemlich off topic. Ich glaube, jetzt freut sich schon jemand, dass er die Beschreibung für den Podcast machen darf. Ja, gibt's noch was zu dem netten Herrn zu sagen? Also er ist Österreicher, man hat seine Sprache. Und er er schafft jetzt von hinter der Realität, hat auch eine der Seiten geschrieben. Ja. Kann man nichts machen. Aber man muss immerhin sagen, obwohl er eine starke YouTube-Präsenz aufweist mit seinen 300 Videos, hat er immerhin trotzdem jedes Video nur 800 Zuschauer. Insofern ja, stimmt. Nicht so das läppert sich. Man kann es entweder so machen oder so. Richtig, ja, das stimmt. Dann 300 mal 800. Ist mehr als 4000. Hm? Ja. Und 100 sind allein wir aufgrund der Vorbereitung für diesen Podcast. Ja. Wahrscheinlich. Also ich habe mir ein und dasselbe Video 100 mal angeschaut. Nee, ich habe immer noch nicht verstanden. Ich hatte ein paar von den Videos zur freien Energie geschaut, aber 38 Videos. Ich gucke nicht 380 Minuten ausgedachten Quatsch. Nee. Das Schlimme ist halt, dass er wirklich nichts sagt. Er erklärt nichts, er stellt nichts Neues vor eigentlich, sondern er sagt halt nur immer irgendwelche Sachen, die so klingen, als wären sie Wissenschaft. Ja, ja, halt immer so der Logarithmus. Er erklärt dann halt extra nichts, damit die Leute nicht merken, dass das nicht wirklich Wissenschaft ist. Ja. Ja, aber wie ist es denn jetzt, wenn sich da noch einer einklingt? Ja, der kann das dann mithören, aber das ist ganz einfach, da machen sie einen Frequenzteiler rein. Und dann kann man ja da auf den Oberschwingungen drauf. Richtig, auf den Oberschwingungen und das ist dann gar kein Problem. Ich glaube, ihr werdet das sofort kaufen, oder? Du bist schon überzeugt. Ja. Aber wenn ich das so höre, ich kaufe das nicht, solange es es nicht im RTL-Shop gibt. Ja. Oder als Preis bei Preis. Der Preis ist heiß. Wenn mir das nicht Walter Freiwald verkauft, will ich das nicht. Richtig. Ja, okay, wir hören, glaube ich, mal auf mit der Physik. Das ist hier zu anstrengend für gewisse Leute. Ja. Aber ich glaube, wir müssen noch einen Videopodcast machen nächstes Mal. Genau, die hilflosen Blicke, wie ein Reh im Scheinwerferlicht, ja, des herannahenden Autos. So. Ich glaube, der Förster gibt dich auch zum Abschuss frei. Ich bin Freiwald, ja. Walter Freiwald. Ja. Ja, aber wir, ach, haben noch andere interessante Sachen. Ja, wir brauchen ja einen guten Segway. Okay, ja. Nee, aber wir können ja kurz sagen, wie wir auf den zweiten Teil unseres Podcasts gekommen sind. Also wir waren auf der Seite AllEinklang.tv. Ja, das hat uns nämlich Hagen empfohlen auf Facebook. Also da hat auf jeden Fall der Herr CamelCase.com wieder gut auch ein paar Videos. Ja. AllEinklang ist eine sehr gute Seite, weil das ist die Seite, wie man aus einem Wort mehrere macht. Wenn man Alleinklang hat, schreibt man einfach E groß und dann hat man AllEinklang. Und damit kann man ganz viele neue Wörter finden. Zum Beispiel auch aus Naturkost kann man Natur-Kost finden. Oder aus, was war noch, Kraftorte kann man Kraftorte finden. Also auch aus Wörtern, die eh schon zwei Wörter sind, kann man wieder zwei Wörter machen, indem man das optisch so darstellt. Okay. Großartige Seite. Genau, aber ist Kraftorte. Aber es geht in erster Linie nicht um die Seite an sich, sondern wir haben da einen Artikel zu Japan gefunden, beziehungsweise zur Katastrophe in Japan. Genau, weil nicht nur wir, sondern auch die Esoterikwelt war hilflos. Richtig. Na, nicht ganz. Also. Ein bisschen. So. Auf ein paar Minuten hilflos, bis sie Hilfe gefunden haben. Erfunden. Was hat denn Cryon dazu gesagt? Hallo, hat er gesagt. Hat sich Cryon wieder gemeldet? Er hat was, wahrscheinlich schon, wir haben aber nicht nachgeschaut. Ich habe geguckt bei Cryon Schule, aber ich habe es wieder vergessen. Ja, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was er gesagt hat. Er sagte, wie das, was er immer sagt, das ist schlimm, aber eigentlich auch gut. Er hat ja gesagt, das gehört zum Aufstieg mit dazu und so weiter. Genau. Ja, und muss man sich halt darauf einstellen, wenn man immer das Öl rauspumpt aus der Erde. Richtig, ist ja klar, dass sie dann nicht mal so gut geschmiert ist. Ja, funktioniert doch so Plattentektonik. Ja, oder? Ich glaube schon. Ja, das ist halt auf dem Öl, schwimmt das so. Ja, auf jeden Fall haben wir dann auf AllEinklang einen Artikel gefunden. Genau. Hast du das? Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Egal. Aber es war auch oben rechts in der Ecke. Yeah. Wow. Naja, und da haben wir auf jeden Fall eine alte Bekannte wieder gefunden, die da verlinkt war. Ah ja, Sabine Wolf. Bekannt von? Kristallmensch-Schule. Kristallmensch.net, oder wie? Ja, genau. Die vergewaltigt wurde von mehreren. Von Seed. Von mehreren, Wenn ihr euch erinnert, ansonsten hört euch die Folge nochmal an. Von Saint-Germain. Und das ist ja irgendwie Keanu Reeves, oder? Saint-Germain ist doch derselbe. Ungefähr. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich möchte lieber Geld von Armen haben, weil wenn die was spenden, dann gefällt es mir besser. Und jetzt ist sie auch wieder natürlich aktiv geworden. Sabine Wolf wurde natürlich auch informiert, dass ein Erdbeben in Japan stattgefunden hat, und zwar via E-Mail am 13.03. um 17.05 Uhr schrieb Sabine an Sabine Wolf, also es war auch eine andere Sabine. Ach so. Hat sie also dann auf ihrer Seite Sangitare gesetzt. Sabine nicht? Frage, liebe Sabine, seit Beginn des Erdbebens klicke ich Kristallmensch.net an und warte. Auf ein Wort, ein Zeichen, eine Meditation, eine Hilfe. Denke, so wie mir geht's vielen, die alles spüren und vieles noch nicht einordnen können. Und hoffe, du verbindest uns, mich, miteinander. Liebe Grüße, Sabine Chiemsee. Sabine Chiemsee. Antwort, liebe Sabine, bin erst heute Nacht von Graz zurückgekommen und habe heute Morgen davon erfahren. Und natürlich wird ein Zeichen von mir kommen. Heute noch, spätestens morgen. Lieben Gruß dir, Sabine. Und jetzt hat sie ein Zeichen gesendet, natürlich, das hat sie so eingeleitet, mit diesem Mailwechsel. Jetzt schon, Doppelpunkt. Die lang prophezeite und befürchtete Katastrophen geschehen. Und sie werden immer größer im Umfang, immer konkreter in ihrer Wirkung und alles bedrohlicher auf unserer Erde, Schöpfung, bla bla. Ja. Und jetzt sagt sie natürlich, wir wollen ja eigentlich nur wissen, was wir dagegen machen können. Nein, erstmal, warum kam es jetzt zu diesen Katastrophen. Es liegt daran, dass es ein gewaltiger dunkler Feuerüberschuss herrscht auf der Erde, nämlich menschliche Aggression und entsprechende Technologien. Der Mensch in Aggression entsprechende Technologien. Nein, menschliche Aggression und entsprechende Technologien. Ja, aber die Technologien entsprechen auch der menschlichen Aggression. Auch, ja. Das sind Aggressionstechnologien. Genau. Ja, und diese werden halt durch eine noch größere lichte Feuermacht, also Sonnenplasma und Gammastrahlen der Zentralsonne, das ist ja genau dasselbe. Transformiert und es kann auch erlöst werden, aber nicht ohne euer, also unser Zutun. Die größte Kraft unserer Veredelung ist bereits da, also eurer Veredelung, nämlich unsere Herzlichtkugeln, die wir nur in 7 Artenströmen über die ganze Erde ausdehnen können. Sind das die man bei Beate Use kaufen kann, oder? Das sind Herzlichtkugeln. Und das ist euer senkrechter Atem, der euch mit der großen Kraft von Kosmos und Erde verbindet. Jetzt reicht's aber, jetzt machen sie, glaube ich, einfach nur noch irgendwelche Worte. Ja. Senkrechter Atem? Diese Lichtkugel und dieser Lichtstab sind die Zeichen eurer Königs- und Priesterwürde, die Insignien eurer lichten Macht, mit der ihr die dunklen Feuer der zerstörenden Strahlung erlösen könnt. Viel Konkretes findet ihr hier im Netz. Gebt in die Suchenfunktion auf der Seite folgende Begriffe ein: Herzöffnung, Herzkugel, senkrechter Atem, aktiviert euch Ausrufezeichen, entzündet euer Herzlicht Ausrufezeichen, Herz- und Zirbeldrüse, Drüse. 2012 eher Evolution sowie verborgene Welten und Kräfte. Und da, wo wir die Herzöffnung, den kosmisch-planetarischen Atemstrom und das Setzen der Lichtsäule genau beschrieben haben. Ja. Das sind die ersten Sachen. Außerdem können wir noch machen, ein weiterer Punkt, der nun sehr aktuell wird: das Erwachen der 144.000 Lichtträger. Hierzu werde ich euch bis morgen noch ein paar konkrete Hinweise geben. Bis dahin wählt eure kristallinen Werkzeuge, also Herz, Liebesstrahlen, Herzkristallkugel, Lichtsäule, Meditation, Gebet, Invokation, Bitte an Christus um das Christussilber. Nicht-Nazi-Gold. Das sich hier sehr gut eignet und vieles mehr. Ja. Bitte einmal Christussilber. Verbindet euch von ganzem Herzen mit allen Menschen auf Erden in Liebe ohne Angst. So entstehen neue aufbauende Netze und Formen der Strahlung, die alte zerstörerische Netze und Strahlungsformen erlösen. Das ist doch mal ein Statement. Da weiß man doch genau direkt, was Sache ist. Ja, ja. Also ich spende jetzt an Sabine Wolf. Ja. Ja, genau. Und dann hat sie am nächsten Tag schon gleich berichtet über Japan und die 144.000 Meister, was wir auslassen können. Ja, sie hat auch auch E-Mails hat sie bekommen. Ja, das können wir gleich machen, auf jeden Fall. Und dann aber schon am 17. Ja. Hat sie einen nächsten Artikel gehabt, Japan und Flatrate. Und der ist auch gut. Das hat nichts miteinander zu tun, aber es ist in gleicher Weise wichtig. Also wir müssen einfach nur hier chronologisch nachvollziehen, wie das gelaufen ist bei Kristallmenschnet und der Japan-Katastrophe. Das kommt mir vor wie so bei 24. Wir wussten jetzt ja schon auf jeden Fall, was wir machen können. Ja. Aber jetzt zum Thema Japan und Flatrate. Hallo ihr Lieben. Zum Thema Japan findet ihr hier Mails, Musik und noch hereinkommende Hinweise aus der Leserschaft. Also sind natürlich mal die Links dazu. Hier unter Audio-Downloads habe ich soeben die gesprochenen Texte und Anleitungen zum Erwachen der 144.000 Meister für euch geladen. Thema TV-Flatrate. Gestern habe ich gemeinsam mit Udo die Bearbeitungsstruktur zu den Videoaufnahmen des S6-Seminars gemacht. Dabei ist mir wieder einmal klar geworden, wie viel Arbeit und Geld in der Herstellung dieser TV-Beiträge liegt. Und mein Entschluss, der schon seit Wochen in mir herumgeistert, wurde klar. Noch 2 Preiserhöhungen bis zum Jahresende. Ab 10. April kostet die Jahresflatrate 77 Euro. Und vor dem Erstellen der letzten beiden Videos im Herbst werden wir auf 99 Euro erhöhen. Yeah. Das bedeutet schlussendlich 11 Euro pro Seminar. Ich hoffe, das ist für euch okay. Gern könnt ihr eure derzeitige Flatrate noch zum alten Preis von 55 Euro um ein weiteres Jahr verlängern. Schnäppchen. Das hat sie geschickt gemacht. Also sie verdoppelt den Preis sozusagen. Ja. Fast. Fast. Aber es hat ja schon länger an ihr rumgegeistert und es ist ja klar geworden, das muss einfach so kommen. Hat ihr das sagen, das ist Saint-Germain mitgeteilt. Nein, Udo. Ist es der Bruder von Saint-Germain vielleicht? Udo Germain. Marvin Barry. Ja, richtig. Aber auch sehr schön, ich finde das gut, dass sie so eine hoffnungsvolle Botschaft dann dazu. Flatrate. Flatrate muss teurer werden. Alle können aufatmen. Also ich kündige jetzt mein Kristallmensch-Abo und fange davon an, Premiere zu abonnieren. Aber echt. Und das ist gut, dann war das Einzige, was noch oder FAZ. Im März war noch am Ende März Aufrufe von Dr. Emoto und Karin Terk, die kennen wir auch. Ja. Dr. Emoto ist ja der vom... Von den Kristallen? Ich glaube vom Kristallwasser oder Kristallwasser. Vom Superwasser. Diamantwasser. Auch auf jeden Fall hat er was mit der Wasser zu tun. Der macht so Kristalle Und ja, die haben dann eben so tolle Eigenschaften. Und Caritac ist doch die Herrin von Corazón de Luz, oder? Ja, richtig. Ja, oh Mann, alles wieder. Aber die sind alle auf ihrer Seite, sogar, das ist total gut. Wir haben sogar festgestellt, dass wir mit Dr. Emoto ganz nah verbunden sind. Oh nein. Wir kennen nämlich jemanden, der für Dr. Emoto gedolmetscht hat. Oh. Und der war in einem Film mit Kevin Bacon. Richtig. Okay, spannend. Und da waren eigentlich nur, hallo ihr Lieben, heute erhielten wir zwei Aufrufe für Japan. Einmal von Dr. Masaru Emoto, ein Gebet für das Wasser, und den anderen von Karin Tag, ein Newsletter zu den aktuellen Geschehnissen in Japan. Diese beiden findet ihr hier. Ja, und spannend. Ja, genau. Dr. Emoto fordert auf, für das Wasser in Fukushima zu beten. Also das verseuchte Wasser. Dass das wegbeten. Wieder, genau, man soll wegbeten, dass das radioaktiv ist. Das war so der Kern seiner. Hilft das denn besser, als da Schutzmeditation zu machen? Ja, offensichtlich schon, in dem Fall. Der muss es doch wissen, ja, der ist doch vor Ort. Ja. Ich weiß nicht, man könnte auch einfach ein paar Lichtsäulen um das Kernkraftgebiet aufstellen. Das kann man ja auch von hier machen. Ja. Das hab ich schon gemacht. Das haben ja ganz viele Leute in den Mails geschrieben, dass sie jetzt schon die ganze Zeit Lichtsäulen aufstellen. Ja. Eine Frage habe ich dazu jetzt schon noch. Also letztes Mal, als ich hier war, war ja, glaube ich, gerade auch Erdbeben, nämlich in Tahiti. Ja. Und damals... Nicht in Tahiti. Tahiti. Ist doch dasselbe. Das ist was ganz anderes. Mensch. Papa Doc. Jedenfalls. Immer wenn Hagen da ist, gibt es Erdbeben. Richtig. Zufall? Ich glaube, kein Zufall. Jedenfalls, was ich eigentlich wissen wollte, damals sollten wir ja, glaube ich, rot zum Wurzelchakra einatmen, wenn ich mich nicht irre. Stimmt. War das wegen Erdbeben? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke ja. Ja, heute senkrecht. Warum hilft das jetzt nicht mehr? Warum muss man jetzt senkrecht und nicht mehr rot zum Wurzelchakra? Ganz anderer Teil der Welt, Hagen. Außer den Phasenverschiebungen. Ach, richtig. Ah, haben wir schon wieder vergessen. Also. Rot zum Wurzelchakra. Alles klar. Ja, also da muss ich auch sagen, das hat mir auch sehr gefallen, dass viele erstmal, nachdem das Erdbeben war, das ganze Internet voll war mit Beten für Japan. Also ja. Ich finde es gut, dass also auf dieser ganzen Seite habe ich nicht genau geguckt, aber das, was ich gelesen habe, dass sie nicht in diesen ersten Posts irgendwie auch mal eine Spendennummer vom Roten Kreuz hatten. Nee. Oder sowas. Man kann ja viel bessere Sachen machen. Jede andere Website. Die Flatrate kaufen. Richtig, die Flatrate. Jetzt ist sie noch völlig. Das ist wichtig. Naja, sie hat ja auch noch gute E-Mails bekommen. Und unter anderem ganz viele von einer gewissen Akiko. Klingt ja sehr japanisch. Mhm. Und die E-Mails lesen sich auch so, weil das Deutsch nicht so gut ist. Aber die hat unter anderem auch geschrieben, dass sie ja schon wusste, dass das alles passiert. Und jetzt warum? Mal gesagt. Ja, das sagen sie halt immer hinterher gerne, dass sie schon wussten. Ja, nachher wissen ist leicht. Ja, und da hat sie die E-Mail geschrieben, die heißt 52 Wale. Die lese ich einfach mal vor. Liebe Sabine, vielen tiefen Dank für deine liebe Mail. Ich wollte dir eins mitteilen, was vor dem großen Erdbeben als Zeichen in Ibaraki, das ist falsch, das Ibaraki, südlich von Fukushima passiert war. Und zwar, am 4.3.2011 wurden 52 Wale in die Küste in Ibaraki gelandet und gestorben. Oh, sie wurden gelandet und gestorben? Ja. Das ist aber nicht... Passiv kann man aber nicht da machen. Tja. Genau. Sogar vor dem Erdbeben in New Zealand gab es auch dieses Zeichen. Irgendwo in einer kleinen Insel. Wale, Elohim, 10 Dimensionen und 52 in meinem Kopf. Ich sende dir... More likely than you think. Und Wale ist... Ich sende dir diese Nachricht einfach so. Vielen Dank für deine Arbeit. Ich freue mich auf deinen Text und Bilder. Liebe Grüße, Akiko. Ja, hat sie einfach so geschrieben. Gut, Sprachbarriere ist natürlich da, aber ich weiß nicht, wieso sie dann solche E-Mails auf die Seite tut, die unverständlich sind. Aber gut. Ich finde die gar nicht viel schlechter. Ich meine, Leute, die Muttersprachler sind, schreiben durchaus schlechter. Ja. Das ist auch gar nicht unverständlich. Das ist einfach Altdeutsch. Das ist theoretisch. Muss man mal analysieren. Wale? Ja, hier steht Wale ist auch mit H geschrieben. Wale. Wale. Wie in Walfahrt. Richtig. Ist, vielleicht heißt das die Galaxie L. Ja, das kann ich mir vorstellen. F-Cott. Ja, und ein paar andere Mails hat sie auch noch bekommen, wo Leute gesagt haben, dass sie schon Lichtsäulen gesetzt haben. Und das ist ja eigentlich auch ein gar nicht so schlimmes Ereignis, ist das ja eigentlich nur den Wandel jetzt endlich einläutet. Und man kann sich ja auch drüber freuen und das soll den Menschen dann auch Mut machen. Ja. Ja, also. Dass das auch mal bei denen zu Hause passiert. Ja. Genau. Ja. Und dann, ja. Das ist ja eigentlich so eine Art Reiki-Tsunami. Ja, Reiki Tsunami. Ja, genau. Ich habe dann daraufhin nochmal in den Esoterikforen ein wenig gestöbert. Und ja, die allgemein gültige Lösung war meistens Gruppenmeditation zu machen, um halt den Leuten in Japan zu helfen. Ja, das ist sinnvoll. Komischerweise haben die sich immer auf irgendwie 20 Uhr oder 21 Uhr verabredet. Das ist anscheinend eine magische Zeit. Auf jeden Fall bin ich da auf die Seite www.reikitsunami.com gestoßen. Ja. Die übrigens das schönste Artwork schon als Bild hat. Also als Solo-Symbol. Die hatten nämlich eine, darf ich das sagen? Oder wolltest was? Du das? Nee, kannst du nicht sagen. Die haben eine Tsunami-Welle, ja, in der ein Herz ist, gemalt, ja, in diesem Herz ist, glaube ich, die sind die Schriftzeichen für Reiki. Oder ja, das nur das Rei, glaube ich. Auf jeden Fall ist das halt ein Liebes-Tsunami, der Reiki-mäßig, ja, über das Land rollt. Also ich würde das sagen, ist sowas von unmöglich, dieses Symbol, das geht gar nicht. Ich würde sagen, theodisch ist das Tsunami Zunahme an Liebe. Kann sein. Oh. Stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ami. Zunahme an Freundschaft. Richtig. Ich kann ja mal kurz einen Absatz vorlesen, was die Seite... A-M-I, die Galaxien A, M und I. Okay. Und auf der Seite steht folgende Beschreibung, ist ganz kurz. Diese Webseite ist dem japanischen Volk und deren Land gewidmet. Wir haben uns das Ziel gesetzt, 1 Million Reiki-Freunde und Heilerinnen zu vereinen, um Fernreiki an Japan, der Wiege von Reiki, zu schicken. Fernreiki, 1 Million. So wie Fernreiki. Fernreiki sofort. Also ich habe leider keinen Counter gesehen auf der Seite, wo irgendwie... Da hätte ich aber Angst bei Fernreiki, wegen der Strahlenbelastung auch. Richtig. Ja, ich weiß nicht. Reiki-Smog. Das heißt, dass sie echt keinen Counter haben. Ich weiß ja auch nicht, wie die Einheit bei Reiki ist, aber die haben ja nur geschrieben, dass sie aus 10.000 über einen Tag 1 Million wird oder sowas als Tag. Glaube ich, Sievert oder Bäckerer irgendwie so. Ganz, ganz grob. Ja, also ich weiß ja nicht, ob das repräsentativ ist, aber die Seite hat irgendwie Facebook-Likes im Bereich von 100 bis 200. Mhm. Nicht schlecht. Also noch nicht ganz 1 Million, aber wird schon noch werden. Naja, und dann haben sie halt nochmal genauer beschrieben, was sie machen wollen. Und da steht dann: Die Zerstörung durch das erste Erdbeben und den Tsunami ist von gigantischem Ausmaß. Die nukleare Katastrophe sprengt jede Vorstellungskraft. Eine Katastrophe dieser Dimension braucht eine riesengroße Welle der Heilung, um einen nennenswerten spürbaren Effekt zu erzielen. Und dann kommen ganz oft irgendwelche Wortspiele mit Wellen und sowas. Und Sprengeln. Gigantische Wellen, ja, das ist ziemlich daneben irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie sich dabei klug vorkommen, wenn sie die ganze Zeit diese Wortspiele machen, aber buh. Do not like. Naja. Auf jeden Fall, ja, kooperieren die auch noch mit anderen Seiten zusammen. Mit anderen Tsunami-Hass-Seiten. Mit anderen Reiki-Seiten, zum Beispiel reiki-land.de. Liebes-Tornado noch. Deswegen wollte ich schon mal einen Termin durchsagen für alle, die mithelfen wollen. Also am Sonntag, den 3. Juli von 10.15 Uhr bis 10.35 Uhr ist gemeinsames Reiki machen angesagt. Reiki. Was macht man denn da? Es steht hier noch eine Beschreibung. Muss man da nicht Reiki ausgebildet für sein? Es gibt auch Reiki-Zertifikate vom Bund. Ich glaube, man ist so bei Reiki, kann man das erste noch recht schnell kriegen und dann, wenn man ein höherer Meister werden will, der selber auch dann andere Leute reikien kann, der denen das beibringen kann, dafür muss man recht viel Geld bezahlen. Okay. Und dann, also es gibt dafür noch ein paar Leute, die einem das beibringen dürfen. Ein Meisterbrief kriegt man dann. Reiki ist ja eine uralte japanische Heilungskunst, ja, die gibt es ja schon seit fast 100 Jahren oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall kann man dann also zwischen Brötchen und Frühstücksei mal 20 Minuten sich konzentrieren und ich esse da schon wieder fast Mittag. Danach, ich weiß nicht, wie faul sind die da nicht ein bisschen optimistisch, dass sie gedacht haben, sie kriegen so schnell 1 Million Leute zusammen? Vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele Reiki. Oder machen wir das jede Woche? Ich habe das Gefühl, das ist sowieso. Ich meine, selbst hier in meinem Minidorf, wo ich wohne, gibt es irgendwie 2 Reiki-Häuser. Also es sind ja immer nur so Häuser, wo Hausfrauen Reiki-Kurse geben. Wo in Dingens? Ja. Ja. Also es hat auch einen Grund, dass das am 3. Juli ist. Nämlich ist zu der Zeit die Reiki-Convention. Und Was ist denn Reiki? Ist es das mit den Steinen? Nee, Reiki ist so ähnlich wie, ja, so ähnlich wie Handauflegen, glaube ich. Das ist wie so, es gibt ja dieses Touch Therapy, ich glaube, Reiki ist das Japanische davon. Wir können ja mal uns mehr näher mit Reiki beschäftigen, wenn wir nochmal irgendwann eine Folge nach dieser letzten Folge Humoralpathologie aufnehmen wollen. Richtig. Vielleicht in einer anderen Welt. Oder in einem anderen Podcast. Und dann nach jedem Slide hoffen, dass wir wieder nach Hause kommen. Richtig. Das wäre natürlich schön. Okay, also hier steht, man soll die Hände vor sich halten und zwischen den Handflächen soll man sich das Land Japan vorstellen. Also, wenn euch das ein bisschen hilft. Es wird sofort ganz warm zwischen meinen Händen. Ja, ja, du hältst ja auch zu eng zusammen. Wie soll denn da Japan zwischenpassen? Also. Du musst die mal weit auseinander machen. Dann sieht man, dass ich schwitze. Auf jeden Fall ist man dann durch und dann gibt es auch bald Sendung mit der Maus. Ja, gut. Das war es auf jeden Fall, was ich dazu noch gefunden hatte. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch was ergänzen möchte. Ich möchte ergänzen, dass dieses keine repräsentativer Überblick über die Reaktion der Esoterik-Szene auf die schrecklichen Katastrophen in Japan war, sondern einfach nur 2 Sekunden gegoogelt. Ja, also wir machen jetzt immer Legal Disclaimer, weil wir wurden schon darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich bald weggeklagt werden. Mhm. Von wem? Jetzt haben wir Angst bekommen. Wer soll uns denn wegklagen? Wenn das der letzte Podcast ist, kann das den Leuten doch so ziemlich egal sein. Wir sind noch nicht mal der FCC, dass du dich Scheiße sagen darfst. Ich weiß nicht, ob das Explicit Tag noch da ist. Ich weiß ja nicht, wo wir diesen letzten Podcast veröffentlichen. Ah ja, stimmt. Schauen wir mal. Ja. Ja, so viel zu dem Thema Japan. Gibt es sonst noch was Schönes? Ja, wenn ihr wirklich was für Japan tun wollt, könnt ihr zum Beispiel spenden. Entweder beim Roten Kreuz oder bei qentai.org. Ja. qentai.org. Warum ich genau das sage, liegt an Folgendem. Ja, das ist deswegen, weil wir sind ja aus der Japanologie und Leute hier von uns haben natürlich auch Kontakte nach Japan. Und da wurde dann auch hier ein Verein gegründet, eben dieser Qentai-Verein, der Spenden sammelt für die Leute eben in diesem Tsunami-Gebiet, die hauptsächlich für die Kinder, für die Langzeitbetreuung dieser Kinder. Und ja, wir wissen da zumindest, dass das auch gut ankommen wird, das Geld, weil das eben von Leuten gemacht wird, die da auch Kontakte haben zu dem Gebiet. Also da könnt ihr, wenn da jemand spenden will, da kann man sich dann sicher sein, dass es wirklich an genau diesen Zweck geht und nicht an irgendwas. Und der Fokus liegt dabei auch an Regionen, die jetzt vielleicht andererseits vielleicht nicht sofort so viel Hilfe und Gelder zugesendet bekommen, wie vielleicht andere Regionen. Also um das ganz einfach für Leute, die jetzt nicht sich mit den Regionen Japans auskennen, also geht auf die Homepage, guckt es euch an. Genau, man kann sich das ja auch einfach mal selber unverbindlich auf qentai.org anschauen. Genau. Also sobald man drauf geht, spendet man automatisch 100 Euro. Ja, also entweder spendet man für unser neues Studio, das wir nicht brauchen, oder für Japan. Genau. Das sind die 2 Varianten. Genau. Ja. Das wünschen wir uns von euch. Oder Tahiti. Sonst machen wir nie wieder einen Podcast. Wir wissen genau, wie viel gespendet wird. Ja, bisher haben wir für den Podcast genau 0 Euro Spenden gekriegt, aber wir haben ja auch keinen echten Geldverbrauch, insofern ist das egal. Nee, also wir wollen gar keine Spenden, also ich würde mich schlecht fühlen für den Scheiß, den wir hier fabrizieren, Geld zu bekommen. Jetzt sei doch nicht so negativ. Nein, ist mir egal. Tim ist auch schon weg. Ja, er kommt auch nicht wieder. Richtig. Ja, es war gelogen, er ist für ewig krank. Er hat keinen Bock-Krankheit. No. Ich wünsche dir keine gute Besserung. Ist ansteckend. Du brauchst auch nicht wiederkommen, wir wollen dich gar nicht mehr wieder zurück. Bra, bra! Jetzt ist Schluss mit der Negativität. Was hat eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt 56 Minuten. Die Uhr sagt, der Podcast ist schon 56 Minuten zu lang am Aufnehmen. Heute müssen wir aber so gut wie gar nichts rausschneiden. Ja, also das war's erstmal für heute. Und danke Henning, danke Roger, ja. Danke Hagen. Danke. Und danke auch an dich. Danke. Danke. Ich danke euch allen dafür. Und ja, wir haben eine E-Mail-Adresse, humoralpathologie@gmail.com. Da kann man hinschreiben, wenn man zum Beispiel Ursprungsnamen will. Wenn die nächsten 5 Leute uns geschrieben haben, gibt's die nächste Folge Humoralpathologie. Yay! Schickt uns Alkohol. Ich glaube, jetzt haben wir doch gerade bewiesen, dass wir ohne Alkohol einen schlechten Podcast machen können. Aber mit noch einem viel schlechteren. Ja, also wie auch immer, jedenfalls kann man das machen, wenn man das möchte. Man kann uns auf iTunes hören. Ah, und was ich noch sagen muss, das ist eigentlich ein bisschen doof, weil Tumblr hat unseren RSS-Feed kaputt gemacht. Und wenn man jetzt bei Tumblr unser RSS-Feed abonniert, dann ist es der falsche, wo man die Lieder nicht mit runterladen kann. Sondern muss man von Hand auf die Seite gehen. Wer uns aber bei iTunes abonniert, da funktioniert das noch. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen den RSS-Feed anpassen und dann müssten die alle Leute, die den RSS-Feed direkt von Humoralpathologie benutzen, den nochmal benutzen, also nochmal in ihren Feedreader aufnehmen. Ging das jetzt schon wieder am Gravitationstelefon? Ja, so ungefähr. Also wie auch immer, wenn ihr euch wundert, dass ihr irgendwie die Sachen zwar online seht, aber die kommen nicht auf euer jeweiliges Gerät, dann einfach demnächst nochmal den Feed neu abonnieren. Danke, Tumblr, dafür, dass ihr das nicht hinkriegt. Wir bezahlen noch 0 Euro. Alle Scheiße. Saftladen. Scheiß Tumblr. Wieder die Oberschwingung nicht richtig aufgespalten. Richtig. Also wir stellen jetzt um auf Posterous, würde ich sagen. Jetzt ist erstmal Schluss hier mit dieser Negativität. Und ich hoffe auch, dass alle anderen gute Laune verbreiten in der Welt. Lasst euch nicht unterkriegen. Genau. Und wir werden uns wieder melden, wenn wir Lust dazu haben. Ja, wie gesagt, 5 E-Mails später. Naja, ich denke, in Zukunft wird es wieder ein bisschen häufiger sein. Es waren so ein paar Sachen, die sich bei uns dazwischen geschoben haben. Also ja, es war wirklich schon ein bisschen so eine Verkettung, finde ich. Obwohl ein Teil der Verkettung auch war Planlosigkeit. Aber andere Teile waren zum Beispiel Erdbeben in Japan. Naja, auch wie auch immer, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Dimension und sagen Tschüss. Nämlich Roger und Rebecca, Henrik und Hagen und Tim. Tim. Aus dem Tim. Also, nach den undurchsichtigen Machenschaften in Jena Glaswerken fordert der Betriebsrat mehr Transparenz. Betriebsratsvorsitzender Blanco, dass sich hier etwas ändern muss, ist glasklar. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Das war aber keine Meldung. Neue Meldung. Verflixt und zugenagelt. Aufgrund einer erneuten Nagelbettentzündung steht die Teilnahme des Titelverteidigers an der diesjährigen Fakir-Meisterschaft einmal wieder spitz auf Kopf. Weiter geht's. Endlich ist es wieder soweit. Die kleine Gemeinde Arsch freut sich auf die bevorstehende Kirmes. Nonstop. Ziegenbock beklaut Imker. Privatdetektiv ist sich über den Verbleib des Honig aber sicher. Ja, das ist nur lustig, wenn man das Sprichwort, auf das sich das bezieht, kennt. Das kennt das eigentlich jeder. Nee, ich nicht. Wie heißt denn das? Sag mal schnell. Wissen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Okay. Ist das so ähnlich wie Wissen, wo der Bartel den Most holt? Richtig. Ja, oder wo der Frosch die Noggin. Okay, und das mit den Schnecken ist mir zu kompliziert, das lese ich nicht vor. Anderes auch. Diese seien klar wie Kloßbrühe, äußerte sich die Knorr-Vorstandsetage auf die Plagiatsvorwürfe von Maggi abgebrüht. Die Suppe zwischen beiden Firmen war erstmal ordentlich versalzen. Schon bald lösen sich die Vorwürfe jedoch wieder auf und es konnte herzhaft gelacht werden. Ja. Herzhaft. Richtig. Und ganz fix ging und das. Richtig, alle Suppenfreunde freuten sich über die fixe Reaktion. Ende. So. Gold. Jetzt sage ich auf Wiedersehen zum Podcast. Ja. So. Auf Wiedersehen Podcast. Auf Nimmer Wiedersehen.